Kulturgüter Europas. Sondersendung. Over and over, I keep going over. Ja, einen schönen guten Abend, liebe kleine Ätherfreunde draußen an euren Geräten. Hier ist Kulturgüter Europas mit einer Sondersendung. Mit einer halbstündigen Sondersendung möchte ich hinzufügen. Und damit ihr schon etwa wisst, was euch heute erwartet, sagt uns gleich der Sven, was heute so passiert. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem neuen Kulturhöhepunkt, dem Film Wilde Gedanken. Dangerous Minds heißt es dann im Original. Der Film kommt aus Amerika, wurde aber wegen Copyright-Problemen in Großbritannien produziert. Nein, kreiert. Kreiert, Entschuldigung. Wir wissen aber auch nicht, was das bedeutet. Und zu diesem Thema haben wir zahlreiche Hintergrundinformationen in Form von Interviews, Film- und Musikausschnitten. Die könnt ihr dann sehen, wenn ihr unsere Visomatic-Einsteckkarte gekauft habt. Aber das habt ihr ja schon. Ja. Und als besonderen Leckerbissen haben wir eine technische Neuerung eingeführt. Ihr könnt dann auch Ausschnitte aus dem Film riechen, wenn ihr unser Olfaktophon kauft. Tja, also das Olfaktophon, das muss man sich so vorstellen, ist eine kleine nasenförmige Gerätschaft, leicht grünlich und mit einem Schleim überzogen, aus dem dann die Geruchsstoffe abgesondert werden durch einen kleinen Ventilator, der dir da rausbläst. Und es ist auch im Design abgestimmt auf die Visomatic-Einsteckkarte. Diejenigen unter euch, die schon haben, wissen das natürlich. Die sieht ja aus wie ein Augapfel und ist ebenfalls grün und produziert auch so eine Flüssigkeit, die einem dann über die Gerätschaften läuft. Deswegen würden wir euch als kleines Zubehör noch anbieten, dass man eine Plastikschale bei uns erwerben kann, die diese Schleimstoffe auffängt und man kann sie dann in den Kreislauf der Natur zurückführen. Das ist alles zusammen noch im günstigen Dreierpaket für nur 459 Mark. Und das ist bestellen. Wirklich günstig. Ihr könnt mir das glauben, ich habe mir das überlegt. Könnt ihr auch wieder in der Sendung anrufen, um das zu bestellen, ja. Vielleicht können wir noch vorankündigen, dass bei den Gerüchen, die wir dann mit dem Olfaktophon empfangen, hören können, also es sind ja Gerüche, die dann auch hörbar werden, nicht nur riechbar, ist unter anderem der Achselschweiß von Michelle Pfeiffer dabei, die auf dem Set unheimlich hart gearbeitet hat für diesen wirklich guten Film. Ist auch ein sozial bewegter Film, der einiges von dem aufdeckt, was die amerikanische Gesellschaft gerade bewegt und was an ihr krankt. Nein, das war jetzt falsch. An dem sie krankt. So. Ja, so ist richtig. Und jetzt wisst ihr, was euch heute erwartet. Aber ja, zunächst kommt noch eine Folge von eurer Tagesordnung. Ja, und zwar natürlich unter dem Motto Wilde Tagesordnung. Ja, und ja, die machen wir jetzt einfach, würde ich sagen, die starten wir jetzt einfach. Wir fahren sie ab, sagen wir ja im Radio. Ab. Eure Tagesordnung. Ja, liebe Hörer, das ist griechisch und heißt schönere Tagesordnung. Genossinnen und Genossen, wir Sozialdemokraten setzen uns seit vielen Jahren dafür ein, eine aktive Kulturpolitik zu gestalten. Als außenpolitischer Sprecher der Sozialdemokratischen Partei möchte ich Sie heute hier in Kopenhagen einmal auf einige kulturelle Besonderheiten hinweisen. Und zwar dies aus dem Anlass, dass Kopenhagen vor einer Woche zur europäischen Kulturhauptstadt gewählt worden ist. Dort hinten sehen wir das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers Hans Christian Anders. Dort weiter hinten das Geburtshaus des bekannten Theologen Sören Kierkegaard. Seit vielen, vielen Jahren wird in einem Vorort von Kopenhagen werden Faxgeräte hergestellt. Ich lasse das liegen. Ich kann mich beispielsweise aus meiner Jugendzeit erinnern, das Kind ruhig, als ich in Roskilde auf dem Open-Air-Festival gewesen bin. Jetzt seien Sie mal still, Herr Finchkei. Habe ich dann zusammen mit meinem befreundeten Kollegen Konstantin Becker dann verschiedene Sachen geraucht und wir haben dann verschiedenen Schlagersängern dort zugehört, zum Beispiel Hans Christian Anders mit seinem Lied Es fährt ein Zug kann nicht mal nach irgendwo. Hinweisen möchte ich natürlich auch noch auf die vielen Geschäfte hier in der Fußgängerzone, die seit der Liberalisierung der Pornografiegesetzgebung Mitte der 60er Jahre hier florieren. Stimmt das? Insgesamt, meine Damen und Herren, kann man sagen, Kopenhagen ist zu Recht zur Kulturhauptstadt Europas gewählt worden. Eine ganz ausgezeichnete Wahl. Rudolf? Ja, bitte. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen übertrieben ausführlich. Eigentlich wollten wir ja nur wissen, warum wir hier sind. Naja, ich habe gedacht, ich erzähle das halt so. Ja. Ich hätte jetzt gerne mal so ein Würstel. Kann man so ein Würstel haben da, gell, an den Ecken? Die haben so unheimlich rote Würstel, die heißen Pölzer, steht da drauf. Das ist ja... Die sind quietschrot. Wissen Sie das, Herr Schauping? Das wusste ich nicht, nee. Ach so. Ja, aber ich hätte jetzt doch mal gern gewusst, was wir eigentlich hier machen. Bitte schön. Wir befinden uns hier heute aus Anlass der Wahl Kopenhagen. Und Sie können Ihre Wurst, Herr Angermeier, können Sie auch nachher essen, ne? Europäischen Kulturhauptstadt. Das ist also eine Störung. Wir haben hier eine Aufgabe zu erfüllen, Herr Angermeier. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, ist mir schon klar. Ja, ich glaube, unsere Aufgabe besteht eigentlich... Diese Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt. Herr Schauping! Herr Schauping! Mit einem Geldtopf der Europäischen Union, mit der Veranstaltungen, beispielsweise Konzerte, Ausstellungen und so weiter finanziert werden. Und diesen Geldtopf werden wir also jetzt überbringen das Kulturamt der Stadt Kopenhagen. Ein Kulturamt, das übrigens von einem sozialdemokratischen Kulturdezernenten geführt wird, was sicherlich zu der hervorragenden Kulturpolitik Kopenhagens einen wesentlichen Beitrag. Ich würde jetzt mal in die Buden da hinten gehen, da kann man Nägel reinhauen und einen riesen Teddybären gewinnen. Und da gehe ich jetzt mal hin, gell? Ja, bringen Sie ein Würstchen mit und stopfen Sie es im Schabing vorne rein, der nervt langsam. Ich fange jetzt mit den Nägeln da, gell? Ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Unsere Aufgabe besteht darin, diesen Kulturtopf. Können wir das nochmal aufnehmen? Den Kulturtopf nach Kopenhagen auszutragen. Und ich werde das dann als Bevollmächtigter der EG-Kommission die Geldübergabe überwachen. Ja, hallo. Draußen, zu Hause, an eurem Radiogeräten. Hier steht er. Die Uni-Ecke. Oh, scheiße. Mit, was ist? Wir haben das falsche Jingle gemacht. Oh, ja, scheiße. Das ist der Herbst, gell? Das sollte eigentlich so gegangen so. Warte mal, mach's gerade aus. Was? Wie? Ja, ich krieg's jetzt gerade auch jetzt. Warte mal. Guckst du mal, ob das... Also hier ist jedenfalls die Sendung... Jetzt, Moment, ja. Einen schönen guten Abend, liebe Hörer. Also hier ist jetzt die Sendung Jazz Square Beat auf der Uniwelle 96.6 hier in Thüringen. Mit Sven, am Mikrofon. Die Lippe Pflug und Helmut die Lunge Müller, genannt. Ja. was lachst du jetzt so? Ja, es ist ja so, dass... die Finnskei sind in den letzten 15 Jahren 20 Platten gemacht, gell? Und also auf der aktuellen Platte, da ist wieder einiges geboten. Aha. Da kann man wieder einiges erleben, was Jazzmusik angeht und auch was die Instrumentierung angeht. Da ist also Kontrabass ist da keine Seltenheit. Das ist sehr schön. Ja, ist schon gut. Und ich würde sagen, hören wir jetzt einfach mal ein Stück. Einfach mal rein in die Platte, ne, damit auch der Hörer ein bisschen merkt, was da Sache ist auf dem Markt gerade. Was sich so in der Jazzszene so tut, gell? Ja, was sich da auch so tummelt. Ja, wir können vielleicht dann auch hinterher noch ein paar Wörter dazu sagen, gell? Ja, dass man es auch versteht. Also machen wir mal. Ja, machen wir es einfach auch, oder? Ja. Das Sven, das ist einfach dieser treibende Bass, also scheinbar unheimlich groovy. Funky, was die Finskies da vorgelegt haben. Guckt, ja. Also die Finskies sind offenbar von Duke Ellington sehr inspiriert worden. Ja klar, das, also die das hört man da natürlich ganz in der Tradition von den ganz Großen der Szene. Geil. Ja, liebe Hörer, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Jazz-Queer-Beat-Sendung angelangt. Das ist eigentlich schade, gell, schad jetzt, drum, wo man so in den Groove reingekommen ist. Aber ihr wisst ja, nächste Woche wieder auf 96.6 eure beiden Profis. Ja, Sven, die Lippenflut. Und Helmut, die Lunge Müller. Und wir verabschieden uns jetzt mit einem saftigen und tschüss. So, da in Kopenhagen, da finde ich es richtig pfundig. Da hat so hellrote Würstel, die schmecken echt super. Ja, wir sagen auf. Wir schmecken die auch. Sag mal, was, du hast doch heute Geburtstag. Ja, ich würde mir was wünschen. Also von im euch. Namen der Sozialdemokraten überbringe ich dir die herzlichsten Glückwünsche. Davon kann ich mir nichts kaufen. Ich möchte ein Porno sehen. Ein Porno für Kinder. Unverschämtes Kind. Das ist ja. Das gibt's überhaupt nicht Pornos, obwohl. Kinderporno! Ich möchte ein Kinderporno sehen! Oh, ich hab gehört, die Dänen sind so unheimlich tolerant. Vielleicht gehen wir doch einfach mal in so eine Pornoladung und fragen mal nach. Ich möchte einen im Kino sehen. Ach so, dann gehen wir in ein Kino und fragen da mal, ob es ein Kinderporno gibt. Vorne auf der Ecke ist doch ein Kino, wenn wir da vielleicht mal hingehen. Gehe ich dann doch mit. Ja, lass uns doch einfach mal da reingehen. Ja, gehen wir in das Kino, ja. Ich möchte ihn sehen. Bling. So, grüß Gott. Wir haben jetzt unseren A dabei. Der wird heute 9 Jahre alt und glaube ich. Und der würde gerne ein Kinder... Ich will 10. Der wird 10 Jahre alt und der wird gerne ein Kinderporno sehen. Es tut mir leid, heute läuft hier nur wilde Orchidee. Entschuldigung, wilde Gedanken. Ach so. Vielleicht wollen Sie wilde Gedanken? Ach nö, nee. Ja, Sie haben kein Interesse an wilden Gedanken. Wir wollten eigentlich für den kleinen Burm wollten wir einen Kinderporno. Ich möchte jetzt ein Kinderporno sehen. Läuft denn nicht vielleicht wenigstens wilde Erdbeeren da? Da tun doch auch welche poppen, oder? Vielleicht gehen Sie nach nebenan in diesen... Videoladen. Also ich finde es ganz gut, dass es hier so etwas nicht gibt. Aber dann gehen wir jetzt einfach wieder raus und gehen... Das ist voll scheiße! Ja, dann gehen wir über in den Videoladen. Du Mann! Also, Vorsicht, hier ja. Nicht so die Leute anpöbeln. Das ist doch nicht höflich. Unverschämtes Kind. Wenn der aber auch einen Scheißfilm zeigt. Dann gehen wir über in den Videoladen. Bling! Ja, was kann ich... Ach was! Das ist ja eine Freude! Ach seh! Ja, was machen Sie denn hier? Kennen Sie sich? Ah, das ist ja toll, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja. Der Angermeier und der Herr Finskies. Der Rudolf Scharping, darf ich vorstellen, ist der Rudolf Scharping. Guten Tag, Herr Scharping. Von der Sozialdemokratischen Partei. Ich will einen Film sehen! Ja, und der A, der hat heute Geburtstag und dann brauchen wir unbedingt einen Videofilm. Ach, das ist ja niedlich, du hast Geburtstag. Ja, wie alt wirst du denn? Ich will einen Film sehen! Sag doch dem Mann vielleicht, wie alt du jetzt wirst. Nein, ich will einen Film sehen! Was für einen denn? Ich glaube, der Bruder mag einen... Ein Porno, ein Kinderporno! Ja, das... Haben Sie was da? Ja, nee, ist schwierig, ne? Sie kennen das. Also, jetzt in der Kulturhauptstadt Europas, das kann ja Herr Scharping war der Name, gerade hier in der Kulturhauptstadt Europas, Herr Scharping, ist es manchmal dann doch schwierig, an Material ranzukommen. Ja, zum Glück haben wir jetzt also diesen Topf dabei. Ja, ich sehe nämlich, hinter Ihnen sehe ich den Herrn Finskies schon so strafend gucken und ich habe also... Sie verkaufen also Ihr Pornofilm in Kopenhagen. Nein. Sie haben ja unglaubliches Glück, dass Sie hier in Dänemark sind. Oh, ich hab's gefunden, da im Regal steht's. Nein, haben Sie nicht. Da kann ich da täuschen Sie sich. Doch, da steht's drauf, Die Schöne und das Biest, das kann man anschauen. Da kommen unheimlich... Das will ich aber nicht, das kenne ich schon, das ist voll scheiße mit so gezeichneten wilden Männern. Da kommen aber unheimlich schöne Szenen vor. Trickfilme finde ich voll scheiße. Das mit der blöden Musik, mit dem, wie heißt der, Hoffmann heißt der, glaube ich, der so blöd singen tut immer. So voll scheiße, also. Was machen eigentlich diese ganzen Autos in meinem Laden? Haben Sie die mitgebracht? Vielleicht, wenn Herr Finskies vom Ordnungsamt sich hier mal drum kümmert, Herr Finskies. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind hier in Dänemark und da habe ich leider keine Befugnisse, sonst hätte ich diesen Laden schon längst ich möchte Sie jetzt bitten zu gehen. Vielleicht nehmen Sie dann die Autos auch mit, damit dann hier wieder Ruhe herrscht. Wir nehmen hier überhaupt nichts mit. Wir sollten vielleicht mal rausgehen. Ich möchte jetzt ein Porno sehen! Ja, wir gehen jetzt vielleicht am besten alle an den Hafen und schauen mal, ob es da im Hafengebiet ist, wenn wir etwas... So, da ja, gibt es da gehen eher Sie, gehen vielleicht sowas. Gehen Sie vielleicht mal vor allem. Ja, ne? Da gehen wir jetzt gehen alle. Sie, gehen Sie bitte, ja. Raus. Wieder schauen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wo kenne ich jetzt meinen Porno? Ja, da hockt doch das nackte Weiberl da am Meer, da siehst du es. Ah. Wie heißt denn die? Ich glaube, das ist eine Meerjungfrau von Hans Christian Anders. Aha. Wie heißt denn das, was du da auf der Brust hat? Ja, liebe Hörer, das war wieder eure Tagesordnung. Wir verabschieden uns jetzt. Ja, also wir gehen jetzt auch nach Hause. Die Sendung für euch gemacht haben, Finz Sven Saale. Finz Martin Jung. Finz Clemens Kieser. Und Finz Kai Schreiber. Und die sagen jetzt alle Tschüss. Ja, das war eure Tagesordnung. Haben wir überstanden. Das sind ein Haufen Chaoten, die das machen. Ja, die haben heute schon wieder vergessen, das Motto der Sendung durchzusagen. Deswegen tun wir das jetzt, holen das nach. Das Motto der heutigen Tagesordnung war... Wilde Tagesordnung. Jawohl. Und damit können wir die Tagesordnung jetzt, glaube ich, vergessen. Ich sehe in der Regie draußen, ja, ein Nicken. Gut, dann weiter im Text. Es ist Kulturgüter Europas Sondersendung. Zum neu erschienenen Filmmeisterwerk... Dangerous Minz. Wilde Gedanken. Ja, und... vielleicht können wir erstmal dem Zuhörer sagen, wie inhaltlich was in dem Film eigentlich passiert, was da vorgeht. Und also wenn ich diesen Film sehe, ich habe ihn jetzt schon 5-mal gesehen, fällt mir unweigerlich 2001 an. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja. Also ein wesentlicher Unterschied, den man nennen muss, ist natürlich, dass die Hauptrolle nicht von Esther Schweins gespielt wird, sondern von Michelle Pfeiffer. Ja, aber sonst gut, es gibt schon ein paar kleine Unterschiede. Ja. Es gibt ein paar Unterschiede. Ja, also ein Unterschied ist beispielsweise, dass die Musik von Bob Dylan eine Rolle spielt. Ja, das ist also bei 2001 nicht der Fall. Das ist eher Strauss, ja, stimmt. Ja. Wieder so gut, und diese ähnlich wie bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, obwohl es auch da nicht Bob Dylan ist, sondern David Bowie, aber das sind ja dann auch schon wieder... Geistesverwandte. Ja. Ja, da liegen Welten dazwischen, das ist richtig. Ja, obwohl es das so unterschiedlich auch nicht ist. Aber gut, was auch weggefallen ist jetzt bei dem neuen Film, das muss man vielleicht auch mal so deutlich sagen, ist diese ganze Schlussszene mit diesen farbigen Mustern, die ja damals sehr revolutionär waren, und auch diese ganze Szene am Ende, diese 10 Minuten in diesem gekachelten Raum. Das ist alles bei Dangerous Minds jetzt flach gefallen. So einen gekachelten Raum gab es ja übrigens auch bei Nightwatch, wenn ich daran erinnern darf. Ja, richtig. Ja, außerdem, ich weiß nicht, ob man da den Produktionsaufwand gescheut hat, kommen in dem neuen Film jetzt überhaupt keine Schwerelosigkeitsszenen drin vor. Da habe ich jetzt noch gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es kommen überhaupt keine Weltraumszenen, auch nicht. Ja. Stimmt, also in der amerikanischen Originalfassung gibt es ja diesen Astronomieunterricht, der fehlt, aber in der deutschen Synchronfassung sind überhaupt einige Unterschiede zwischen den beiden Fassungen. Der wurde dann zum Sportunterricht umsynchronisiert. Ja, ja. Es ist auch, glaube ich, dieses ganze welthistorische oder wie soll man sagen, kosmohistorische ist auch ein bisschen unter die Räder gekommen jetzt bei dieser Neuauflage. Ja. Ja, überhaupt wirkt der Film auch nicht so recht monumental. Nee. Und wenn wir vielleicht mal die einzelnen Personen uns anschauen, auch davon sind ja nur einige, die sowohl in 2001 vorkommen, wie auch dann in Dangerous Minds. Ja, gut, also wir wollen ja nicht vorgreifen, wir haben ja noch eine Viertelstunde Sendung vor uns, aber wir können vielleicht sagen, dass Dangerous Minds doch ein eher missglücktes Remake von 2001 ist. Wiedererkannt habe ich Miss Carla Nichols, die jetzt also hier in Dangerous Minds gespielt wird von Robin Bartlett. Wie hieß die in 2001 noch gleich? War das Hall? Hall 9000? Ja, genau. Bin jetzt aber nicht sicher. Ja, also gut, wie dem auch sei, also wir können... Ja. Der Zusammenhang ist bestenfalls allegorischer Art, würde ich sagen. Ja, das ist so ähnlich wie beispielsweise... Das ist wahrscheinlich so ein bisschen übertragen zu verstehen auch. Big G, gespielt von Rahman Metaphorisch Ibrahim, auch. Der vielleicht hören wir uns doch einfach an, was die Hauptdarstellerin ihrem Meisterwerk zu sagen hat. Verstehen wir vielleicht auch eher, was Interview Sache ist. Michelle Pfeiffer. Well, I think she's trying to get them to stop thinking of themselves. Ich denke, sie wollte sie daran hindern, von sich als Victor zu denken. Victor ist mein Friseur. Ich weiß nicht, ob sie es wissen. Wir haben auf dem Set alle einen eigenen Friseur, der uns mit so blauen Substanzen die Haare Ich meine, sie brauchen ja für so einen Film fast immer, also auch wenn sie mit Kindern arbeiten, brauchen sie spezielle Frisuren. Ich weiß nicht, ob Sie als Mann das Problem überhaupt verstehen, aber es ist ja so, dass Frisuren, es ist nicht einfach mit Kindern, weil die Kinder achten doch sehr darauf, welche Frisur man hat. Die Kinder wollen nicht, dass man ihnen unordentlicher entgegentritt, als sie selbst sind. Das trifft natürlich dann noch in ganz besonderem Maße auf ganze Klassen zu, wo dann Diskussionen stattfinden. Ah so. Ja, da sind wir schon mittendrin in der Diskussion um den Inhalt. Ja, also was man vielleicht noch kurz anmerken muss, ist, wir haben das gehört in dem Interview, Michelle Pfeiffer sagt wirklich als jedes drittes Wort Das hat man in der deutschen Synchronfassung dann einfach immer rausgeschnitten, dadurch ist die deutsche Synchronfassung ungefähr 15 Minuten kürzer als das amerikanische Original. Ja. Aber an dem Inhalt ist eigentlich nichts verloren gegangen, vor allem an dem ganzen sozialen Sprengstoff, der da drin steckt, das ist voll auch rübergekommen in der deutschen Synchronfassung. Es kommt dann alles nur etwas gedrängter auf den Zuhörer, Zuschauer zu. Ja, aber es ist also dadurch wesentlich spannender, dadurch, dass es also gewissermaßen... Eigentlich ist der Film ja ein moralkritischer. Ja, ich würde sagen, die zentrale Frage des Films lässt sich vielleicht daraufhin zuspitzen. Welches Recht haben die Leute von der Schulbehörde eigentlich, ein moralisches Urteil über Kelly Roberts zu fällen? Aber das vielleicht und mal ich würde sagen, das kann ich Ihnen auch beweisen, meine Herren. Passen Sie auf. Welches Recht haben diese jämmerlichen, selbstgefälligen Bürokraten von der Erziehungsbehörde, ein moralisches Urteil über Kelly Roberts zu fällen? Und das ist doch die Frage, der wir uns in diesem Film stellen müssen. Welches Recht hat eine solche Erziehungsbehörde überhaupt, moralische Urteile zu fällen? Welches Recht haben Behörden überhaupt? Ja, richtig. Ja, richtig. Also an der Stelle kann man vielleicht kurz sagen, das war ja die deutsche Synchronstimme von Michelle Pfeiffer. Leider geht aus der Pressemappe nicht hervor, wer das tatsächlich ist, aber ist viel schade, wichtiger ist doch die Feststellung, dass Kelly Roberts mitspielt von der Kelly Family. Mhm, ja. Leider ist nichts von der Kelly Family im Soundtrack drin und Kelly Roberts tritt ja seit ihrer Schwangerschaft nicht mehr zusammen mit ihren Geschwistern auf. Ja. Sehr schade eigentlich. Aber was mir besonders gut auch noch an dem Film gefallen hat, ist die Tatsache, dass es eine praktische Anleitung zu klassenkämpferischen Aktivitäten und zum Bürgerengagement als solchem bietet. Vielleicht können wir das gerade belegen. Ich glaube, Sie spielen auf die... Genau, das fahren wir einfach ab. Ich werde dagegen vorgehen. Ich schreibe an jede Zeitung einen offenen Brief und darin verurteile ich die gesamte Schulbehörde. Ja, liebe Hörer, genau so machen wir es. Wir setzen uns nach Hause, schreiben offene Briefe. Das hilft. Ja. Zum Beispiel gegen Umgehungsstraßen und Mülldeponien. Oder gegen Radiosendungen, die wir nicht mögen. Die offenen Briefe gegen Radiosendungen, die wir nicht mögen, bitte an die Wüste Welle, Hechinger Straße 204, Tübingen. 203, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Also nicht nur an dieser Stelle, sondern eigentlich immer wieder den ganzen Film übersetzt sich Michelle Pfeiffer, wie heißt sie noch gleich in der Rolle? Luen. Ja, genau, Luen. Ja, setzt sie sich also für Leute ein, denen Unrecht widerfährt. Und wir können das vielleicht noch an einer weiteren Stelle hier demonstrieren. Das Ganze wird vom Regisseur sehr feinfühlig mit geeigneten Musikmitteln untermalt. Mhm. Und der Regisseur heißt übrigens Smith. Also, ja, hören wir es an. Sie machen ihnen das Leben schwerer, setzen sie vor die Tür und geben ihnen keine Hoffnung für die Zukunft. Eine Schwangerschaft ist nichts Negatives. Sie bedeutet Prestige, Ruhm, Aufmerksamkeit. Nicht alle Mädchen werden aus Versehen schwanger. Schwangerschaft ist ansteckend. Ja, Schwangerschaft ist ansteckend. Das kennen wir als, sagen wir mal, Lehre, als Schublehre aus dieser Szene ziehen. Das ist überhaupt das, was wir eigentlich von diesem Film mit nach Hause nehmen, wenn wir den im Kino gesehen haben. Das ist ein sehr engagierter Film. Ja. Ja, kommen wir zu unseren Studiogästen. Wir haben die Söhne der Finskais eingeladen, die extra für uns heute den Titeltrack des Filmes für uns spielen. Yes, hello, we are so glad to be in your show here tonight. Nice. I like Germany. So, but our name is Sons of Finskai, Söhne von Finskai. Sie nennen sich die Sons of Finskai, was auf Englisch das gleiche ist wie das, was ich eben angesagt habe. Und sie freuen sich, dass sie hier sind und mögen Deutschland. We love Germany. Er wiederholt es sogar nochmal. Yes, we love Germany. Aber ich habe den Eindruck, ihr seid doch ein bisschen nervös. Yes, yes, we are so nervous because this tonight is the first time we are playing this live. In a radio show, and we never did that before, and so we are a bit nervous. And yeah, a bit nervous. Yes. Yes, I pissed in my Hose. I'm so nervous. Oh, das ist. Das übersetzen wir jetzt nicht. Smelling a little bit. Was Sie jetzt übrigens mit ihren Einsteckkarten in Verbindung mit dem Olfaktophon dann auch zu Hause hören können. Ja. Can I have a spare pampers, please? Ja, die Sons of Finska heißen nicht nur Sons of Finska, sondern sie sind auch, das können die Leute mit der Visomatic-Einsteckkarte jetzt wiederum sehen, sie sind auch tatsächlich minderjährig. Und Gott, was soll man sagen? Yes, sir, I can boogie. Ja, yeah, we do rock and roll. Ja, ich würde sagen, ihr spielt jetzt einfach, ja, oder? Ja, genau. Würdest du auch sagen? Könnt ihr das jetzt für uns einfach mal spielen und wir hören wir uns das dann an. Now. Can you please start playing? Yes, let's play 1, 2, 3, 4. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not enough. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talk. I really hate the trip, but I gotta know. As they cook, I see myself in the pistol smoke. Boom. Ja, wir danken den Sons of Finska schön für ihre Darbietung. Ja, vielen Dank. You're welcome, yes. Da sind wir dann auch schon am Ende unserer Kulturgüter Europa Sondersendung angekommen. Wir hoffen, unsere Zuschauer konnten und Zuschauerinnen konnten und Zuriecher und Zuriecherinnen und Zuhörer und Hörerinnen konnten einiges mitnehmen aus unserer Sendung. Sie haben was gelernt. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Und gucken Sie sich den Film mal an im Kino. Ja. Oder auch nicht. Na, ich denke, es lohnt sich. Ja. Mhm. Ja. Gut. Ja. Wiederhören. Ja. Tschüss.